Fuck you. Mario Kart fahren. Let's go. Mit ihren ernstes Wort drehen, Duduli. Thank you. Bahnhof halt! Das knallt! Ich hab ein Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr.